der des Weibes Kunst. Des reines klare Kinder lachen mir ihre Not. Der Nibel und Ach, Albrecht Kunde vergebens um den habenden Kunst. Das Eingold, darauf es sich sprechen verblieb. Das teuerste Gut, immer aus Weibes Kult. Den leisenden Tand, der tiefe entwandt, der Klang in der Wächter Klage, an dich, Wotan, wendet sie sich, das so recht und zögert. Räuber, das Gold dem Wasser wiedergebest, und ewig ist Liebe dir Gelobt ich den Mädchen. Nun ist gewogen sein Wort. Töricht bist du, wenn ich gar tückisch. Mich selbst siehst du in Not. Wie hülf ich andern zum Heil? Nicht gönn ich das Gold dem Halben. Viel Not schon schuf uns der Niblung. Doch schlau entschlüpfte unser Zwang immer der Zwerg. Wollen ein Tag sind unser Nebelung, gib das Gold ihm Macht. Bruder, loge, sag ohne Lug, was Großes gilt denn das Gold, das dem Nebelung es geriegt. Ein Tand ist in des Wassers Tiefe, lachende Kinders vor Lust. Doch war es vor runden Reife geschmieden, hielt es vor höchsten Wacht, im Wind dem Lande die Welt. Von des reines Gold wird sich raunen, heute ruhen Berge sein Ruhm. Wie schüf ich mir das Geschmack?